Der Vertreter der Zweistelle Pyongyang der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas, Cho Il-min, gewährte am 16. März einem Reporter der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur ein Interview im Zusammenhang damit, dass die böse Frau Park Geun-hye von der Bevölkerung im Stich gelassen und des Amtes enthoben wurde. Er unterstrich, es gab früher keinen Herrscher wie Park Geun-hye, die durch ihr schweres Verbrechen bei der ganzen Nation große Empörung erregte und wegen ihrer gemeinen und niederträchtigen Handlung mit der Kritik und Verspottung durch die Welt vertrieben wurde. Park Geun-hye, die die Menschheit als die böse Frau des 21. Jahrhunderts weiter verfolgen wird, muss sich nun mit ihrem erbärmlichsten Gesicht vor Gericht der Geschichte stellen, das von allen Menschen beobachtet wird. Das ist ein gerechtes Urteil der Nation und ein schwerer Schlag des empörten Volkes gegen die Königin der Kriecherei, des Landesverrates und der Korruption, Rädelsführerin der Zerstörung des Volkslebens und der Vernichtung der Gerechtigkeit und Hauptverantwortliche für die Auseinandersetzung mit den Landsleuten und den Abbruch der Süd-Nord-Beziehungen. Diesmaliger Kampf für ihre Amtsenthebung, der in der Geschichte des Volksaufstandes für die Souveränität, Demokratie und Vereinigung eine deutliche Spur hinterließ, zeigt eindeutig, dass niemand der Bevölkerung mit heißem Streben danach, Park Geun-hye und ihre Bande im Grab der Geschichte zu begraben und um jeden Preis ein neues Leben und eine neue Gesellschaft zu gestalten, im Wege stehen kann. Heute steht die südkoreanische Gesellschaft am Scheideweg zu ihrer Umwälzung. Die antiimperialistische Nationale Demokratische Front Südkoreas wird sich mit der hoch erhobenen Fackel des Volkswiderstandskampfes zur vollständigen Beseitigung des proamerikanischen und konservativen Regimes erheben, das verzweifelt zu überleben versucht.